Ja, schönen guten Abend. Leider ist uns dieses Mal beim Recording irgendwie ein kleines Missgeschick passiert. Das liegt wohl daran, dass wir das mit dem Skype jetzt zwar hingekriegt haben, indem wir Mumble verwenden, was uns ermöglicht, miteinander zu reden, ohne auf das Skype-Netzwerk zurückzugreifen. Und da haben wir zwar diese Skype-Aussetzer nicht mehr, allerdings hat das Recording irgendwie ein bisschen rumgemuckt. Das ist einerseits von der Qualität sehr stark komprimiert, andererseits hatten wir ein bisschen Probleme mit dem mit der Synchronisierung. Schönen guten Abend zu den Netzgesprächen Nummer 23. 23, ja, schön. Schönen guten Abend, Tom. Hallo und Prost. Prost. Ja. Ja, Christian, was trinkst du denn heute? Ein weiteres Getränk aus der spanischen Küche. Ein Vimto. Eine Vimto Bärenlimonade. Mit so Himbeeren und so Blaubeeren. Mhm. Und so allerlei anderen Bären. Das steht da jetzt so auf Deutsch drauf, oder hast du das übersetzt? Die Bären erkenne ich und es steht auf Englisch drauf. Von daher ist es wahrscheinlich gar keine. Es ist eine englische Dose, weil es ist eine .co.uk Internetadresse zu lesen. Also trinkst du gar nichts Spanisches? Nee, so Doppelimport sozusagen. Schmeckt das denn? Ist okay. Ist wie die, warte, ich muss noch mal probieren. Es hat ein bisschen was von dieser Erdbeerfanta. Ja. Wie hast du? Ja, da sind wir wieder. Genau. Ohne das Piratenpad. Ohne das Piratenpad, genau. Das nehme ich irgendwie down. Das ist auch, glaube ich, durch die Medien gegangen, wegen irgendwelchen Links von einer Aktionsgruppe, die Kinderporno bekämpfen wollte, glaube ich. Und die haben da halt irgendwelche Links zu irgendwelchen dubiosen Seiten gepastet. Und ja, dann mussten sie diese Pad-Installation mal runternehmen. Das ist ja auch wieder selten dämlich. Ist es nicht auch so, wenn du selber privat anfängst, irgendwie Kinderporno-Seiten zu jagen und das Zeug in deinen Bookmarks hast, dir Videos runterlädst als Beweis und du gehst dann zur Polizei damit, dann nehmen die dich direkt mal fest, weil du im Besitz von Kinderpornografie bist. Schon extrem blind, sowas irgendwie selber abzuspeichern. Ja, und dann auch noch in öffentlichen Systemen. Ich meine, das Pad ist ja nicht wirklich geschützt oder restriktiert. Du brauchst halt nur die URL und dann kannst du dir die Dinge halt angucken oder du hast halt Zugriff auf den Server. Also genau kenne ich die Geschichte dahinter nicht. Jedenfalls nervt es mich, weil das Pad haben wir halt immer benutzt, um irgendwie Sendungsnotizen reinzuschreiben und sowas, weil es geht halt sehr schön mit mehreren Leuten. Und ja, die waren am Freitag irgendwie schon weg und ich habe gedacht, das wäre nur temporär und jetzt immer noch und das ist scheiße. Ja, also ich habe mich ja auch intensiv auf die Sendung vorbereitet, habe mir etliche Themen rausgeschrieben, ausgearbeitet, nur jetzt ist das Ding down, da kann ich jetzt auch nichts für, dass ich jetzt nicht vorbereitet bin. Ja, das letzte Mal nicht aufnehmen, jetzt nicht vorbereitet. Ich sehe, du lernst dazu. Ja. Ja. Geht doch um Vertrag, oder? Der Vertrag, den ich für dich unterschrieben habe, hier Teilnehmer, Podcast, nicht vorbereiten. Ja, die Technik nicht verstehen. Die Podcast-Verschwiegenheitserklärung. Ich mache das ja nicht freiwillig. Ja. Nee, wir zwingen dich. Nee, sie. Ja, ich werd ja dafür bezahlt. Ja, nachdem ich letztes Mal bei Überflatter hier nachdem ich ja von den Einnahmen nichts abbekommen, habe ich ja mit dir verhandelt und krieg ja jetzt Geld dafür. Also wer beim Witzman mitmachen will, wird sogar bezahlt, alle mal einen Witzman schreiben. Ja, und ordentlich durchflattern, ne? Weil sonst ist nicht. Genau. Jo. Ich habe mich schon mal hingesetzt und wollte mir mal angucken, diese Software von dem Pirate Pad, ist halt dieses Etherpad, das mal irgendwie selbst zu installieren, aber es war dann voll die Riesenaktion, weil du da nicht irgendwie nur ein Paket installieren kannst oder brauchst, sondern irgendwie noch eine Java-Runtime und hier und da. Und da hatte ich dann auch keinen Bock. Und ja, so sind wir dann Wozu hier, auch? weil da gibt es ja irgendwie genug Alternativen. Ich habe jetzt mal das Google Genau. Docs mir angeguckt. Ich habe es immer nur vom Hörensagen irgendwie mitgekriegt und mit so einem Google-Account hat man ja gleich irgendwie alles. Und das macht so einen Ersteindruck, jetzt so die ersten 3, 4 Stunden in Benutzung schon ganz gut. Ich glaube, bei Google ist die Chance, dass das Ding irgendwann mal weg ist, ja gut, nicht geringer, aber es wird halt vielleicht mal angekündigt, so hier, wir machen es jetzt aus und nicht so hier, jetzt ist es Ja. einfach aus. Nee, ich glaube nicht, dass sie das jemals abschalten werden. Aber ist ja die Frage, was passiert denn bei Google Documents, wenn auf einmal irgendwelche Leute anfangen, dort ihre kinderpornografischen Links zu posten? Weiß nicht. Google down? Das glaube ich nicht. Ich glaube, die machen dir dann irgendwie den Account dicht und löschen den Dokumentenkram und gut ist. War ja bei Google Plus auch so, dass sie dir einfach das Profil gekillt haben, wenn du irgendwie illegale Pseudonymnamen benutzt hast. Ja, auf jeden Fall ist das Document, ist es gar nicht schlecht. Das letzte Mal, als ich es benutzt habe, sah das noch ein bisschen komisch aus, aber jetzt, das sieht ja schon fast aus wie Ja, Word. ne? Mit einer Chatleiste drin. Alles Das hat mehr. schon was. Schon ziemlich Da gibt es viel. jetzt bestimmt irgendwie noch auch die mobilen Apps dafür und dann hat es eigentlich ausgesorgt. Jawohl, die mobilen Apps, die habe ich mal vor 2 Monaten oder so ausprobiert. Das fand ich jetzt nicht so überzeugend. Außer dieses OCR-Tool, also das Tool zum Scannen von Texten, und der wandelt dir dann, wenn du es hochgeladen hast, direkt das Bild in Text um als Google Doc Document. Das war nicht schlecht, das hat natürlich nicht so toll funktioniert, aber so einfacher Text war schon machbar und ich war schon begeistert, das fand ich gut. Ja, Google habe ich ja noch irgendwie mehrere Themen, über die ich sprechen kann, weil ich habe mir jetzt gestern Abend habe ich mir, glaube ich, das Ice Cream Sandwich ROM auf mein Handy draufgeladen, weil das Einzige, was bisher noch nicht geht, ist die Kamera und gestern Abend hat in einem XDR Developer Forum irgend so ein komischer Chinese mit einem Post Count von 2 in irgend so einem Developer-Thread reingeschrieben, ja. Da gehst du dann hier in den Source Code, in den Commit so und so und dann irgendeine kryptische Nummer angegeben und da änderst du dann in dem Fall den Parameter und dann sollte die Kamera kommen. So Demo-Implementierung kommt dann irgendwann heute Abend. Und da sind sie alle ausgerastet, weil das halt das ist, was noch gefehlt hat. Und ja, jetzt warten wir alle, bis die Kamera oder der Kamera-Hack rauskommt und dann kann ich das mal austesten irgendwie auf dem Handy? So, der erste Eindruck sieht schon ganz nett aus. Was hast du nochmal für ein Handy? HTC Desire HD. Okay. Und ja, ich kann noch nicht so viel zu sagen. Ich denke, nächste Woche folgt da ein bisschen was, wenn mich irgendwas vom Hocker reißt. So, ja, der erste Eindruck ist auf jeden Fall besser als das Dreier, was es da irgendwie für die Tablets mal gab, weil das ist so eine kranke Geburt. Ja, es ist fluffig, lässt sich schön bedienen, hat nicht irgendwelche Hake. Also so im Grundaufbau hast du nicht, ja, in Settings und sowas vielleicht alles ein bisschen anders angeordnet, das blicke ich noch nicht so ganz. Aber an sich ist schon schön. Will mir ein Tablet kaufen demnächst, dass ich da auch schon Android 4000, was ist neu, Android 4 drauf kriege. Hier, Ice Cream, Bums. Eiscreme-Bums. Bin gespannt. Ich habe mir jetzt am Wochenende nochmal Tabloiden angeschaut und da standen diese 10 Zoll neben den 7 Zoll Tablets. Und da ich ja auch mit so einem Amazon Fire Kindle Fire geliebäugelt habe, muss ich aber doch feststellen, dass irgendwie 7 Zoll relativ klein ist. Das ist zwar handlicher und so, aber ich glaube, ich fände so ein 10 Zoll Tablet schon besser. Die 7 Zoll, das hat was von so einer PlayStation Portable irgendwie. Das finde ich so, ein Ticken zu klein, um da ernsthaft drauf zu surfen zum Beispiel. Da bin ich noch sehr, sehr unschlüssig, wo mir da doch die Richtung eher gegen 10 Zoll geht. Ja, ich habe einen 7 Zoller. Nee, erstmal das andere. Du müsstest noch ein ganz kleines Stück ans Mikro rangehen, weil irgendwie schneidet der dich oft ab. Ich weiß nicht, ob das in deiner Aufnahme dann auch so ist, aber egal. 7 Zoller habe ich letzte Woche das erste Mal gesehen. Es war auch das normale Galaxy Tab, das kleine. Und nachdem ich halt jetzt auch die ganze Zeit mit dem großen 10 Zoller unterwegs bin, könnte ich es mir nicht mehr vorstellen. Ja, Ja, das glaube ich, das ist einfach alles zu. Ja, es kommt halt drauf an, was du machst oder was so die Einsatzgebiete sind. Und klar, wenn du irgendwie was Größeres gewohnt bist, das ist immer schwierig, auf was Kleineres zurückzugehen. Aber ich habe die ein oder andere Sache, wo mir der 10 Zoller dann auch schon fast zu klein ist. Also wenn du jetzt irgendwie auf größeren Webseiten unterwegs bist, wo du mit der Webseite über Dropdowns oder sonst was, wenn du Adressdaten eingibst, das ist immer endlos die Scrollerei, weil sobald das Soft-Keyboard hochkommt, ist der Bildschirm klein, dann musst du das Keyboard wieder wegdrücken, dann wieder ins nächste Feld rein. Das ist in diesem Breitbildmodus schon eine Zumutung. Wenn du das Ding dann einfach kippst und hochkant nimmst, geht es ein bisschen besser. Aber da könnte man noch was machen. Da muss ich auch mal schauen, ob für das Tablet irgendwann mal so ein Vierer rauskommt, was man sich angucken kann. Aber da gibt es noch nichts Ordentliches. Ja, ich meine, größer als 10 Zoll darf das Zeug dann aber auch nicht werden, weil dann ist es ja wieder nicht so portabel, dann ist es wieder unhandlich. Ich glaube, 10 Zoll ist schon eine ganz optimale Größe. Ja, das stimmt. Ich habe das auch irgendwie in so einer Rucksacktasche dabei, wenn ich zur Arbeit unterwegs bin. Und das macht sich nicht wirklich bemerkbar darin. Ja, wo wir gerade bei Google gewesen sind. Google hat ja jetzt irgendwie Google TV als großes Thema für sich entdeckt und bringt da irgendwie Fernseher raus. Und die Woche habe ich gelesen, dass in Google TV integriert wird OnLive. Und OnLive ist. Ich kann mir unter Google TV noch nicht wirklich richtig was vorstellen. Also ich habe mich noch nicht schlau gelesen, aber ist es so, auf 1 ist dann der YouTube-Kanal von dem und dem und auf 2 ist dann der YouTube-Kanal von dem Discovery-Channel oder sonst was? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, ich denke mal, also du hast dann einfach so einen Fernseher mit so einer Google-Oberfläche und dann guckst du entweder normales Fernsehen, wenn die sich irgendwie mit den Lizenzrechten geeinigt haben, oder du guckst halt die von Google angebotenen Kanäle, YouTube-Kanäle und siehst mich tot, was die halt sonst noch da alles haben. Und ein Kanal davon ist OnLive. OnLive ist dieser Spiele-Streaming-Dienst aus Amerika. Den gibt es ja schon seit einiger Zeit. Ich hatte mich da vor anderthalb Jahren oder so mal als Beta-Tester eingetragen, bin aber nicht genommen worden. Die machen halt nichts anderes als, wir hatten das Thema, glaube ich, schon mal, als Spiele zu streamen. Also das Einzige, was da über die Internetleitung geht, ist halt die Grafik und deine Tastatur- und Mausbefehle. Und du brauchst quasi keine tolle Grafikkarte mehr, keinen Mordsrechner, um irgendein Spiel in einer schönen Auflösung zu spielen, weil das alles gestreamt wird. Und das ist so genial, dass sie das jetzt da drin integrieren. Damit machst du alle Konsolen redundant. Dann hast du zu Hause, kaufst dir einen fetten Flachbildfernseher, loggst dich bei OnLive ein und sagst, ich will jetzt spielen, keine Ahnung, Battlefield 3. Und dann kaufst du das entweder für eine Woche oder für permanent bei OnLive. Und dann streamst du das einfach. Und du musst dir Also kein. der Videostream sozusagen von dem Genau. Bild, also das, was beim normalen Rechnerspiel irgendwie an Kommunikation zwischen PC und Grafikkarte stattfindet, findet halt dann auf diesen OnLive-Kisten statt und nur noch das Kabel von OnLive zu deinem Monitor geht dann sozusagen. Also du Genau. hast Ja. die Rückleitung ist so das Monitorkabel und die Hinleitung zu denen ist so das Maus- und Tastaturkabel. Ja, genau, auch richtig. Und du kriegst halt nur noch die Bilder und das, ja, genau, wie du es gesagt hast. Das mal nicht so kompliziert. Du kriegst die Bilder und das, was rüber geht, ist eben Maus und Tastatur. Das stimmt schon. Teamviewer für Spiele oder Du. VNC oder sowas. Ja, genau, VNC-Spiele. Ich finde das genial. Ich finde die Idee ist einfach. Ich fand dieses OnLive schon immer genial, weil ich wollte es unbedingt mal ausprobieren, damit ich irgendwie, also wenn ich irgendwie einen Rechner kaufen muss, eine neue Grafikkarte, wenn ich ein neues Spiel spielen will. Und dass die das jetzt bei Google integrieren, ist genial. Das ist ein Riesendeal für OnLive. Würden die Aktien rausgeben, ich würde mir sofort Aktien kaufen. Das ist genial. Genau, als ich das gelesen habe, ich war so hin und weg, also ich herrlich. Da können ihr Sony, Nintendo, die können ihre ganze Forschung an Konsolen direkt einstellen. Also das ist Ja genial. gut, du hast halt, ist halt immer noch mal irgendwie ein Unterschied, so dann die CD mit dem Spiel zu Hause zu haben oder jetzt so den Account freigeschaltet zu haben für eine Woche, oder? Wofür brauchst du die CD? Das ist nicht nachhaltig, die fliegt nur rum, das ist doch alles nur ärgerlich. Geh dann Also ich einfach habe, online und ich habe, stream den ja, nee, Kram. nee, ja, aber Yeah, ich habe das, ja, nee, pro nein, Stream, nein. pro Stream. Ich habe das gemerkt, als ich im Urlaub war und das Tablet dabei gehabt hatte. Das hatte dort keine Internet-Connection, beziehungsweise einmal einen Tag lang oder sowas. Und 50% der Spiele da drauf, auch wenn die komplett auf dem Ding lokal funktionieren und keinen Multiplayer haben oder sonst was, machen halt einen Lizenzcheck und dann willst du halt irgendwie das Tower Defense Spiel starten und dann sagt er dir hier, no Internet Connection, fuck you. Ja, das ist Und blöd, das ist blöde. das ist dann halt ein bisschen so die andere Seite der Medaille. Okay, beim Fernseher und dem Google TV sehe ich ein, dass du den 54 Zoll Plasma nicht unbedingt nach Spanien mit in den Urlaub nimmst. Aber ja, also pro Stream, aber gegen Lizenz Online-Gedöns. Ja, aber mal ganz ehrlich, ich meine, das ist ja. Dass die Infrastruktur, die mobile Infrastruktur noch nicht so weit ist wie die ganzen Applikationen, die es da so gibt, das hat man, glaube ich, auch schon mal diskutiert, aber dann bist du halt irgendwo in deinem Hotel und da ist auf deinem Zimmer halt der Fernseher mit Pay-TV, unter anderem kann das Ding Google TV und dann loggst du dich halt dort mit deinem Account ein und zockst halt darüber. Dann haben die halt die Internetverbindung. Also es ist irgendwann Standard, da muss ich ja nicht meine Roaming-Flag gleich mitnehmen. Du loggst dich von überall auf der Welt in jedem Hotelzimmer auf dem blöden LCD ein und zockst da weiter, wo du zu Hause aufgehört hast. Das ist genial, Witz, man, stell dir das mal vor. Ich war gerade abwesend. Ach Ich habe ja. hier gerade im Sound rumgelauert und musste meiner Frau verständlich machen, dass sie nicht irgendwie YouTube-Videos oder sowas streamen sollte, weil sonst unsere Verbindung zusammenkracht. Deswegen So. konnte ich dir kurz nicht zuhören. Aber ja, ist genial. Weil, ich meine, ja, nee, das Konzept an sich halt, Klingt dich ruhig komplett aus, ist okay. Ich nee, nee, versuche das passt jetzt hier schon. alleine Ich mit einem kann ja Monolog. mitreden, ich kann ja Also mitreden, ich weil guck finde mal, ich meine, Google das ein. TV ja gut, das habe ich aber schon gesagt. Als nächstes auf meiner Als nächstes auf meiner Also, Liste hätte ich dann das Thema Heizungsinstallateur. Ihr kennt das sicherlich alle. Eure Heizung. Nee, sag, was wolltest du sagen? Heizung? Nee, du wolltest noch irgendwas Ja, nee, zugeben. das ist das Einzige, was du halt als so das beschränkende Medium war ja früher immer irgendwie so die Grafikkarte. So, du konntest die die Auflösung nicht höher aufreißen, weil es die Grafikkarte halt nicht gepackt hat. Und nachdem du halt jetzt mit diesem ganzen HD-Gerödel so einen Standard etabliert hast, der halt irgendwie ja sich durchsetzt mit 1080p oder 720p oder sowas, ist halt vom Prinzip so die Dicke der Leitung um Video Fullscreen in der gewissen Frameanzahl brauchst du ja auch nur 24 oder 25, ich meine, beim Zocken. Wenn alle die gleiche Bildanzahl haben, macht es ja nicht so den großen Unterschied. Und wenn du dann das schaffst, diese Datenmenge über die Leitung rüberzubringen, kannst du den Rest halt schon im Rechenzentrum auf den Kisten drauf machen, ne? Und dann kriegst du halt irgendwann mal so Spiele hin, die grafisch irgendwie am Avatar sind oder sonst was, weil du halt der Game Server oder sowas halt Nvidia Graphics Render Farm ist. Und ich stelle mir da, ja, das hat schon durchaus Potenzial und ist geil. Was? Ich hab dir gerade zugehört. Heizungsgeschichten. Heizungsgeschichten. Ja, Heizungsgeschichten. Obwohl, nee, halt, stopp, bevor wir den Google-Sack zumachen, will ich heute nochmal eine App anreißen, die mir über den Weg gelaufen ist. Und zwar hat irgend so ein Typ eine Geigerzähler-App rausgebracht für Android-Handys, die auch wirklich funktioniert. iPhone soll irgendwie auch noch rauskommen. Und nachdem, ja, es gibt ja diese ganzen Anwendungen, so der. Wie hießen diese Dinger, die da auf MTV beworben wurden, diese ganzen Fake-Ups, die nie funktioniert haben, so ja, der X-Ray-Scanner, X-Ray-Scanner und ja. der Freunde-Spion-Data-Tracker oder irgendwas. Und das Teil soll halt irgendwie richtig funktionieren, indem du den Sensor oder das Objektiv von der Kamera einfach mit einem Plastiktape oder irgendeinem dünnen Plastik oder sowas zutapest, sodass kein Licht mehr durchkommt. Und die radioaktiven Teilchen, die durchkommen, erzeugen halt irgendwie auf dem Sensor so weiße Rieselflächen. Und anhand der Intensität oder anhand der Menge des Weißes kannst du dann halt irgendwie errechnen, was da dort vor Ort irgendwie für eine Strahlung herrscht. Und das finde ich irgendwie mal einen geilen Hack. Ja, ist cool. Oder eine geile Idee, an sowas ranzugehen. So, man hat ja gehört, dass die in Japan, als diese Fukushima-Geschichte damals war, auch mit irgendwie mobilen Geigerzählern rumgerannt sind. Und ich glaube, der Chaos Computer Club hat auch irgendwie so Bauprojekte oder sowas, so Build Your Own Ding at Home rausgebracht. Aber so als App ist natürlich mal geil. Ja, ja gut. So, Braucht man auch jetzt hier. ständig. Also ich frage mich ständig, ich hätte jetzt gern mal einen Geigerzähler. Naja, also hier in der einen oder anderen Getränkedose hast du ja auch schon angemerkt, sollte ich mal so ein Ding dran Ja, Moment. Ja, dann Wirst du mach schon mal wieder hier. krank? Ach, ich verschleim einfach nur wieder, weil ich wieder Bahn fahre. Ach so, Wenn du im fängst. Winter Bahn fährst und bist in diesen ICEs unterwegs, die sind so, bist halt in der Druckkabine mit kranken Menschen. Ja, stimmt. Ja, wirst halt immer so, kriegst halt so, ja, da kommen diese ganzen neuen Erregerstämme her. Die Ja. Bahn macht es. Dachte mal, das kommt vom Kind, aber dein Kind ist noch nicht so weit, dass es irgendwie ständig von irgendwoher was mitbringt, ne? Ja, Kindergarten, Ach das so, könnte ja, auch dann auch sein. schon, ne? Der hat auch irgendwie die ganze Zeit verschnupfte Nase. Aber weißt du, heutzutage schiebt man das alles auf die Bahn. Das ist doch mehr, ja, das machen mehr Leute, als es auf die Kinder schieben. Ein Arbeitskollege von mir, der ist auch ständig krank, weil sein Kind kommt immer aus der Schule. Und der Einzige, der krank wird mittlerweile, also neben seinem Kind, das es irgendwie mitbringt, wie hat der Satz angefangen? Verdammt. Also seine Frau wird auf jeden Fall nie krank, weil die ist auch irgendwie Erzieherin, hat ständig mit Kindern zu tun und ist eigentlich nur noch irgendwie Wirt. Und der Wirt wird ja nie krank. Also die hat zwar alles irgendwie, aber die wird nicht krank. Und der Einzige, der es immer abbekommt, ist er. Das ist voll scheiße. Der ist eigentlich ständig krank. Ja, aber ich glaube, das härtet dich schon ab, wenn du die ganze Zeit nur irgendwie. Ich meine, so der durchschnittliche Arzt, der müsste doch eigentlich auch im Winter bei, wenn so die lokale Erkältungssaison ausbricht, müsste es den Arzt doch auch umhauen, weil der von morgens bis abends 8 Stunden echt mit Triefnasen, hustenden, niesenden Leuten konfrontiert ist. Oder ich meine, wie machst du das? Da wird Das habe sich ich mich, nicht ja. so die Hände desinfizieren oder waschen, wenn du von einem zum anderen gehst, ist klar, das macht jeder, aber das hilft mir nicht wirklich, weil der ganze Scheißsift da irgendwie in der Luft rum. Und tja. Das habe ich mich auch schon gefragt, wenn ein Arzt das macht. Ich denke mal, die lassen sich gegen alles Mögliche impfen und der Rest ist halt Schicksal. Sind so Roboter. Alle Ärzte sind Roboter. Mein Gott. Ja. Und wir haben es zuerst aufgedeckt. Ja. Jetzt holen sie uns. Ja. Oh. Mensch, Mensch. Ich bemühe Hattest du mich ja mal, hast übrigens. Was? Roboter, hast du dir mal irgendwann, das ist aber auch schon Jahre her, auf RTL 2 kam mal so, gab es mal so eine Sendung, wo so Leute irgendwie Roboter gebaut haben und haben die gegeneinander kämpfen lassen, so Robot Wars oder sowas. Was in Ja. Amiland ja voll der Hype ist. Hast du das mal Ah. gesehen? Schon wieder so Oder ein kannst du da irgendwie was mit anfangen oder nicht? Ja, schon wieder so ein Nerd-Thema. Ist das Ja, ich cool? hab's Gibt, schon. ist das cool und gibt es das heutzutage auch noch? Oder ist das so ein Ding, was vor 10 Jahren mal in war und jetzt irgendwie noch so Leute wie wir drüber reden? Du redest darüber. Ja, du redest Nee. mit mir. Ansonsten such ich mir einen Kann anderen. man. Ich muss mal in meinem Vertrag blättern. Sekunde, ob ich Themen verweigern darf. Das gehört mal. Nee, steht nichts drin. Ja, gibt's, glaube ich. Das letzte Mal, als ich das gesehen habe, irgendwie war das bei Big Bang Theory. Da hat irgendwie Sheldon angefangen, Roboter zu bauen. Und deshalb denke ich mal, weil das ist auch eine amerikanische Serie, das ist jetzt kein Argument. Aber man liest das immer wieder auf Heise, dass irgendwelche, in Israel gibt es wieder irgendwelche Roboter, die andere Roboter besiegt haben und wo Tournaments stattfinden. Also ja, das ist, glaube ich, ein Thema. Cool, dann gucke ich heute Abend mal ja Roboter-YouTube-Videos. Ja, solltest du tun. Du guckst ja auch Hacker Jeopardy. Bisher habe ich es immer nur gehört. Dieses Jahr habe ich es mir mal als Videodingens runtergeladen, bin aber noch nicht dazu gekommen, es zu sehen. Ich habe mir nach deiner Empfehlung, habe ich mir die ersten 40 Minuten oder so angeschaut, danach habe ich es nicht mehr ertragen. War es gut oder war es nicht gut? Ja, es ist amüsant. Also es ist nicht schlecht. Nur ich meine, es dauert 2 Stunden und irgendwie haben immer so Hänger zwischendrin, wenn die Technik wieder nicht funktioniert. Und teilweise warst du dann echt zu nerdig, die Fragen der Dinge, da weiß ich überhaupt nicht, was die Frage bedeutet. Das ist echt weird. Dann mache ich die Empfehlung noch nicht öffentlich, weil ich es noch nicht gesehen habe. Aber wer jetzt nicht wusste, worum es geht, ging irgendwie um die Mitschnitte vom Chaos Communication Congress von dem Hacker-Japper, die, wie sagt man dazu, Auftritt ist es ja nicht, so Event auch nicht, Einfach, Veranstaltung. ja. Ja, Ding halt, Eine ne? So. Spielshow. Eine Spielshow auf einem Hacker-Kongress. Das kannst du ruhig empfehlen. Schreib es ruhig unten rein. Ich meine, das ist mal ganz amüsant. Da kann man sich das mal angucken. Das ist schon okay. Ich gebe einfach mal die Links von den letzten 2 Jahren auch dazu, weil da war das ein oder andere irgendwie auch cool und wenn nicht, soll man einfach mal durchseppen. Jo. Was mir ja aufgefallen ist, ich höre ja eigentlich nie die Podcasts, die wir hier aufnehmen. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich zunehmen. Ich meine, wozu auch? Ich bin ja bei dem Gespräch dabei. Aber ich habe irgendwie immer ab und zu höre ich das, wenn meine Freundin das sich mal anhört. Hört deine Frau sich eigentlich deine Podcasts an? Nee, die sitzt meistens auf der Couch hier, Ach während so. hier Aufnahme läuft, hat aber irgendwie den Fernseher laufen, aber kriegt dann, ja, die Hälfte mit. Auch im Nachhinein nicht. Nee. Ja, meine Freundin, die hört das ja ab und zu mal. Oder ich glaube immer. Keine Ahnung, weiß ich gar nicht. Ja, das finde ich ja Ja. gut. Gruß. Ja. Kannst du persönlich sagen. Genau, auch mal Gruß an die ganzen Leute, die sich immer so nett in den Kommentaren, ja, ausschütten. Außer letzte Woche. Ja, da war, weiß nicht, da war was. Wulff-Affäre. Aber da haben wir ja schon drüber geredet. Nee, oh Gott, was wollte ich jetzt eigentlich schon wieder sagen? Ja, ich habe Irgendwas ja mal mit rein. Heizungs. Nee, nee, nee, ich habe ja mal. Du und Achso. deine Heizung hier. Nee, ich hatte ja mal reingehört und ich weiß nicht, man kennt es ja von damals, als man noch auf einem Kassettenrekorder aufgenommen hat. Wenn man was reingebrabbelt hat, dass man seine eigene Stimme mal total komisch findet. Und dann hatte ich irgendwie meine Stimme mal wieder gehört und ich finde die ja so ätzend. Wenn du redest, hörst du dich an wie so dieser Erzählonkel. Ja, dir kann man richtig gut zuhören. Wenn ich mich selber höre bei diesem Podcast, da kommt mir das kalte Grausen. Da hat meine Stimme, die ist so voll belegt und so. Das ist voll schlimm. Ich frage mich, wie man mir zuhören kann. Das ist mir ein Rätsel. Und heute bemühe ich mich, ein bisschen klarer und deutlicher zu reden. Ich weiß nicht, ob das jetzt besser ist oder nicht, aber ich fand es ganz schlimm, als ich das gehört habe. Ja, wir müssen halt noch das. Entweder musst du deine Stimme ändern, du musst so dir den 1 Stunden Heliumvorrat zur Seite stellen. Oder wenn du es tiefer haben willst, geht, glaube ich, auch Chlorhexafluorid, heißt es. Das ist aber schwerer als Luft. Das heißt, wenn du das einatmest und dann sprichst, genau diesen Helium-Effekt nur gegenteilig hast, dann so eine ganz tiefe Roboterstimme, so. Und das ist aber schwerer als Luft, das heißt, es bleibt in der Lunge beim Ausatmen. Das heißt, du kannst es nur machen, wenn du dabei Kopfstand machst. Ah, okay. Ansonsten hast du für immer so eine Stimme. Ne, ich glaube, ansonsten verreckst du, weil du irgendwie keinen Sauerstoff mehr in die Lunge bekommst, weil es Oh. halt voll ist mit dem Zeug. Ja, gut, das ist jetzt auch nicht gut. Ich könnte auch mal, Das ist ein ich habe bisschen hier immer so, wie wenn so. du ein Silo fällst. Oh. Blöd. Das will ja keiner. Ich habe hier noch so ein Penüppel, also so ein Puschel auf meinem Mikrofon, wenn ich den jetzt abnehme. Vielleicht klingt meine Stimme ja dann ganz anders. Hast du den jetzt schon abgenommen? Ich habe ihn jetzt abgenommen, Oh, ich glaube, du hättest den von Anfang an abnehmen sollen. ja. Echt? Gucken wir mal nachher. Ja, wir sind ja noch in dieser Mehrkanal-Experimentierphase, wovon, ja, die erste Aufzeichnung letzte Woche fand ich persönlich, hatte ich irgendwie ein Problem mit meinem Kanal. Ich habe auch wieder, hab mir das auch mal reingefahren, nachdem der Marcel gemeint hatte, hier, guck mal, da stimmt irgendwie was nicht. Muss ich mal schauen, wie das jetzt diese Woche ist, aber deine Spur letzte Woche war sehr sauber. Wenn wir das jetzt noch ohne diesen komischen, wie heißt der? Mufti? Nee. Puschel, Puffel? Puschel. Puschel, Puschel. Wenn wir das jetzt ohne den Puschel machen. Netzgespräche 23, jetzt auch ohne Puschel. Puschel. Puschel, wie der audiophile Experte. Tja, Ich kann gucken ihn wir ja auf mal. die Nase setzen statt. So. So, Was? welche Farbe hat der? Schwarz. Schwarz, mit schwarzen Puscheln. Das kleine Schwarz. Der Tom hat das kleine Schwarze auf der Nase. Richtig. Ja. So, jetzt erzähl aber mal hier, ich warte hier die ganze Zeit jetzt auf deine Überleitung zu den Heizungstypen, aber wahrscheinlich war das irgendwie nur eine Falle. Ja, das war nur eine Falle. Gibt nichts mit Heizungstypen. Nein, doch, ich habe am Mittwoch mal wieder einen Heizungsinstallateur-Termin. Wir haben oben so einen merkwürdigen, so einen Boiler, der halt alles macht, heiß Wasser, Heizung, also die ganzen Krempel. Und die waren kurz vor Weihnachten da und ja? Was ja? Ja. Ich habe gerade voll das fiese Geräusch. Ich habe gerade gar kein Geräusch, aber du warst gerade sehr abgehackt. Voll das fiese. Jetzt ist wieder besser. Ja, Jetzt wieder auf jeden Fall besser. kurz vor Weihnachten war der Heizungsinstallateur da. Und für den jährlichen Wartungstermin kam man, hat gewartet, der macht ja da irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde lang irgendein Zeugs und du verstehst gar nicht, was der da tut. Bisher hat alles immer wunderbar. Ist so ein Gasboiler, oder? Ja, genau. Und der hat dann da irgendwie, der macht irgendwas, du verstehst ja gar nicht, was er tut. Also bisher hat alles gut funktioniert, aber Wartung muss halt sein. Dann meint er, ja, ihr Stickstoffbehälter muss unbedingt ausgewechselt werden. Der ist porös. Okay, es will ja keiner, dass der Stickstoff austritt. Moment, Stickstoff ist doch gar nicht so schlimm. Ja, keine Ahnung, weiß ich doch nicht. Ja, ist kein Chemiker. Und dann, so, dann, auch wenn es jetzt nicht irgendwie gefährlich ist oder so, auf jeden Fall tritt das Zeug aus, es sorgt für weniger Druck in diesem Ding, in dieser Ich höre dich nicht, irgendwie ist hier Internetproblem. Therme, in diesem Boiler, kriegst du halt weniger heiß Wasser. Und er hat es dann ausgewechselt. Da kam er dann irgendwie ein paar Tage später ausgewechselt, ging dann wieder eine Woche später, kurz nach Weihnachten, kriege ich eine Nachricht auf die Mailbox, dass sie mir den falschen Stickstoffbehälter eingesetzt hätten. Okay, krass. Dann kam er also nochmal, hat das Ding ausgewechselt, ist er wieder weg und seitdem tropft die Heizung. Das ist ja mal total ätzend. Ich meine, er ist jetzt dreimal da gewesen. Das ist alles schlimmer wie vorher. Jetzt kommt er wieder, um das Ding zu enttropfen, also um irgendwie dicht zu machen. Das ist irgend so ein Dichtungsring, der da irgendwie nicht richtig eingesetzt ist oder was, zumindest scheint mir das so. Und es ärgert mich. Ich habe mich gefragt, ob das Methode ist. Also wenn irgendjemand irgendwie Erfahrung hat mit Heizungsinstallateuren, einfach mal in die Kommentarsektion schreiben. Ein Arbeitskollege meinte auch, wenn die jedes Jahr die Wartung haben, kannst du Gift drauf nehmen, dass am Wochenende danach die Heizung nicht funktioniert. Und ich, also, finde ich mich total Banane. Also nach dem Motto, da wird hier irgendwie so eine Schraube locker gedreht, die nur nach 3 Tagen wegen irgendwie Druck dann rausgedruckt ist und dann fängt es an zu Ich habe tropfen keine und Ahnung, ich dann. will es ja auch nicht behaupten, ich unterstelle da ja niemandem irgendwas, aber das ist schon, ja, also, ich weiß nicht, was das soll. Also mal eben den falschen Stickstoffbehälter einsetzen. Ich meine, vor allem, wie merken die das eine Woche später so hoch? Wahrscheinlich haben sie es bei irgendjemand anderem, den anderen einsetzen wollen und haben gemerkt, das passt nicht. Ich meine, der sagte zu mir, ja, das passt dann nicht richtig, dann sind die Ventile nicht richtig dicht und das muss er doch merken, wenn er das Ding einbaut. Und ich habe mich da echt maßlos geärgert und jedes Mal muss ich Urlaub nehmen, damit der Vogel vorbeikommen kann. Aber ich würde jetzt so gern die Firma Ich weiß nennen, nicht, aber ich kann nicht wahrscheinlich. ich finde ja allein schon Stickstoffbehälter ist so ein bisschen wie WLAN-Kabel, weil, gut, ich weiß jetzt auch nicht, ja doch eigentlich schon, so die Luft, die du einatmest, die besteht irgendwie zu geringem Prozentteil Kohlendioxid, irgendwie um 20% Sauerstoff und 78% Stickstoff und ein paar Prozent Edelgase. Das heißt, du hast in einer normalen Umgebungsluft irgendwie schon 75% Stickstoff. Wozu brauchst du deinen Stickstoffbehälter? Die verarschen dich von vorne bis Naja. hinten. Geh da hin, hau den auf die Fresse. Nee, der kommt ja zu mir. Ich muss da ja nicht mal hingehen. Ah. Nee, aber der Typ, der das letzte Mal da war, der ist größer wie ich. Also ist nicht so gut. Als ich. Größer als ich. Nicht wie ich. Als Nee, wie als du. ich. Ja, aber du hast den Heimvorteil. Natürlich richtig. Ich will mir Dinge zurechtlegen. Nee, ich bin ein sehr pazifistischer, friedliebender Mensch. Meistens. Insofern, ich werde mich zu. Bei den Versuchen, verbal in die Enge zu treiben. Und meinem Vermieter werde ich sagen, Ich dass er die überlege. Typen nicht bezahlen soll für diese zwei Zusatzbesuche, die sie da ankommen. Reg ich mich schon wieder auf. Das will ich doch gar nicht. Dann, Aber ich muss mich nochmal aufregen. Du kennst doch diese Ja-Marke, oder? Ja, aus dem Supermarkt. ja, ja, Ja, ja, ja. ja. Ja. Die. Wir hatten jetzt zu Hause, ja, Frikadellen. Frikadellen, kleine Frikadellchen für die Finger von, ja, das Zeug ist ja so widerlich. Das gibt es, dass sowas verkauft werden darf. Das ist echt der Hammer. Das sind so Frikadellenbällchen, wenn du die in die Hand nimmst, sind die schon so leicht schwabbelig und du kannst sie zusammendrücken, dass sie so dann federn die wie Gummi. Und wenn du fünf, sechs von denen gegessen hast, also zumindest ging es uns beiden so, meiner Freundin und mir, hast du sofort Sodbrennen. Die machen dich so fertig, diese Dinger. Also, das ist Zeug, da ist Zucker drin. Ich meine, es ist ja in allem möglichen. Hallo, Hackfleischbällchen mit Karamellzucker oder was da drin war. Das Zeug war ja so widerlich, dass man sowas, also dass sowas durch die Nahrungsmittelbehördenkontrolle oder was auch immer es da gibt, geht, ist der Hammer. Auf gar keinen Fall Ja-Frikadellen kaufen. Okay, ich kenne mich ja persönlich nicht so aus, weil ich aufgrund der vegetarischen Ernährung mit Frikadellen nicht so die Erfahrung habe, aber ich finde insgesamt, dass diese ich weiß nicht, welche Marke das war, aber ich hatte auch mal so einen Frikadellenpack, den hast du aufgemacht und der roch irgendwie nach Hund. Ja, genau. So ähnlich. Ja. Wahrscheinlich auch Hundefutter. Wahrscheinlich könntest du die auch essen, weil da überhaupt kein Fleisch drin ist, sondern nur irgendwelche Ersatzstoffe. Ersatzfleisch. Analogfleisch. Ja, Genau. ja. Das einzige Ja-Produkt, was ich so jetzt vorm Auge habe spontan, ist einmal dieses Eistee-Granulat-Zeug da. Oder Zitronentee, dieses, ne, dieses, nicht Pulver, sondern so verklumptes Pulver. Dass du irgendwie in Wasser einrührst und dann hast du danach so ein Eistee mit so eklig erregendem Schaum. Was so von der Farbe und der Konsistenz aussieht wie so ein umgekippter See. Ja. Und Und schmeckt nach Frikadellen. wahrscheinlich ist es einfach das Wurstwasser. Oha. Dehydriert und dann kenne ich diese, was ist denn das, so Käsescheiben-Mix-Dinger. Wie sagt man? Ja, stimmt. Käseaufschnitt eingeschweißt. Aber das ist ja eh Käseaufschnitt. egal, was du nimmst an Supermarktzeug. Das ist, glaube ich, alles das Gleiche. Ja, ich möchte gar nicht wissen, wie man da verarscht wird, was da alles in dem Essen drin ist, was du heutzutage so isst. Aber geh mal irgendwie zu Metzger. Sorry, wenn ich jetzt schon wieder mit dem Metzger komme. Aber ich meine, geh mal zum Biometzger. Das kannst du nicht bezahlen, es sei denn, du bist Großverdiener. Ich bin neulich mal bei einem Biometzger gewesen. Und wenn du da so einen ganz normale Portion Aufschnitt kaufst, vielleicht noch zwei Würstchen und dann irgendwie Fleisch für Mittagessen, da bist du mal auch zu 20 Euro los. Also da, das ist echt teuer. Ja, ich finde, das merkst du schon. Das merkst du schon, wenn du einerseits so Einkäufe im Discount-Supermarkt und Teile dann halt noch in anderen, in Anführungsstrichen normalen Supermärkten kaufst. Dass du halt, wenn du so die Grundversorgung im Discounter holst und gehst da mit 50 Euro rein, ist danach so dein kompletter Einkaufswagen voll. Und wenn du dann so in den, ich würde jetzt nicht sagen gehobeneren Supermarkt, aber so in den, weiß nicht, bei uns hier ist das der Teegut. Was gibt es denn bei euch so an Supermärkten? Außer jetzt so den Discountern, da würde ich jetzt so sagen Netto, Lidl, Aldi, Plus. Ja, obwohl ich, also ich würde Netto und Aldi nicht unbedingt auf eine Stufe stellen. Ich finde, denn beim Aldi, da kannst du wirklich dein Essen kaufen. Die sind günstig und die sind in der Regel eigentlich auch ganz gut. Wenn du bei zu Netto gehst, also ich habe einmal bei Netto gekauft und es war unter aller Kanone, egal was So ich da. pennt ihr auch, das ist voll versifft, Ja, oder? ja. Das ist so widerlich, was du da an Essen kriegst. Das ist echt unglaublich. Ja. Das ist zwar alles rotzebillig, aber die Qualität, meine Fresse. Wir haben in unserer Straße vier Rewes oder so, also auf der großen Hauptstraße. Ja, Und genau, Rewe auch. würde ich jetzt auch so also Genau, ja. hierzulande zumindest ist es jetzt eher so im Mittelklassebereich. Also Ja, also über Rewe. Aldi, ne, und Genau, also Rewe würde ich überdurchschnittlich sehen. Ich finde, Aldi ist vollkommen in Ordnung. Lidl ist für mich so auf der Grenze, obwohl Lidl auch noch geht. Muss halt ein bisschen gucken. Rewe finde ich vollkommen in Ordnung. Wir kaufen eigentlich meist nur bei Rewe ein und mehr haben wir eigentlich auch gar kennst du nicht. Kaufland? Vom Namen, aber ich wüsste nicht, wo einer ist. Bei uns hier ist ein Kaufland und Kaufland ist zumindest bei uns hier hart. So, wenn du sozialen Brennpunkt willst, so alles, was du an RTL-Nachmittagsshows kennst oder nicht kennst, weil ich kenn's auch nicht, aber was es da gab, oder Moment, erstmal husten, verschluckt gerade beim Trinken. Ja, reden und trinken gleichzeitig ist nie gut. Ja, geht nicht. Das ist so wirklich sozialer Brennpunkt. Also alles, was du dir an komischen Leuten vorstellen kannst, triffst du da. Von der Produktpalette ist es so eine Mischung aus Rewe und irgendwas unter Netto und Penny. Und ja, das ist ganz kaputt. Also so, jeder Supermarkt hält sich ja an so gewisse Konventionen. So, du gehst rein und es gibt irgendwie so einen Kreis, den du gehst, und dann gibt es irgendwie vielleicht nochmal einen Seitengang oder nochmal einen inneren Kreis und dann bist du wieder raus. Die meisten Supermärkte sind auch, glaube ich, rechtsdrehend, also verlaufen im Uhrzeigersinn, weil wenn du einen Supermarkt hast, der gegen den Uhrzeigersinn verläuft, dann verpeilt dich das, weil du intuitiv von überall alles anders gewohnt bist. Stimmt. Das habe ich gemerkt. Wir hatten hier früher mal einen Aldi, der war andersrum aufgebaut, und jedes Mal, wenn du reingegangen bist, musstest du umdenken, während in einem anderen Aldi es einfach funktioniert hatte. Und der Kaufland hier, der ist aufgebaut wie so ein Labyrinth. Also das heißt, du gehst da rein und wenn du das erste Mal da drin bist, findest du einfach nicht mehr raus. Weil du gehst so den Musst dich Hauptgang, ja, freikaufen, musst dir ist alles es wirklich so, du gehst in diesen, du gehst. wegkaufen. Muss sie so Du gehst. Löcher in die Wände kaufen, dann Nee, kommst du. Das ist wirklich so, du gehst diesen Hauptgang rein und denkst dir so, ja, da komme ich jetzt so durch. Und auf einmal stehst du halt mitten in so einer Sackgasse drin. Dann denkst du dir, oh, ich drehe um und gehe jetzt genau diesen Weg zurück, den ich gekommen bin. Und dann passiert irgendwie sowas wie bei Cube oder das verrückte Labyrinth, dass sich so alles verschiebt und dann bist du gefangen da drin. Und du kannst auch nicht nach Hilfe fragen, weil Verkäuferinnen oder Servicepersonal gibt es da nicht. Und mit den Leuten möchtest du keinerlei Kommunikation betreiben. Da gibt es Also, extra Leute, die sind angestellt, um die Wände zu verschieben. es gibt ja so Leute, die bundesweit reisen, um Achterbahn zu fahren, um so einen crazy Kick zu kriegen, weil hier, ich habe jetzt den Super Dive gemacht, ne? Aber ich empfehle jedem, der es nicht kennt, einmal in Kaufland einkaufen zu gehen. Am besten so ohne Ablenkung, also wirklich keinen MP3-Player aufziehen, einen lustigen Podcast hören oder sowas, sondern einfach mal rein ins Getümmel und am besten vorher eine Einkaufsliste machen, also ne, auf keinen Fall reingehen und sagen, hier, das nehme ich mit und das hole ich mir und dann rausgehen und gut ist, sondern wirklich mal das Projekt machen und vorher eine Einkaufsliste schreiben, so das und das und das hätte ich gerne und dann damit da reingehen. Das ist ein Tagesprojekt, wenn du das erste Mal. Du kannst ja am Anfang so ein Brot mitnehmen und Brotkrumen streuen, damit du weißt, Da kommen wie bei Hänsel und Gretel die Geier und picken sie wie du weg. rauskommst. Ja, oder die Angestellten, die dafür sorgen, dass du dich verläufst, sie kehren sofort weg. Ja, also, wenn du es nicht kennst, wäre das, glaube ich, mal hier so ein Projekt für unseren Outdoor-Podcast. Oh, stimmt. Ja. Wir können übrigens heute bis 0 Uhr durchmachen, dann können wir reinfeiern. Ich habe morgen Geburtstag. Du hast morgen Geburtstag? Darf man fragen, wie alt du wirst, oder möchtest du das nicht sagen? Möchte das nicht sagen. Okay. 52. 52. Nee, ich werde 32. 32. Ja, das ist ja hier wie 23 nur umgedreht. Siehst du, es läuft wieder alles zusammen. Ja. Ja. Tja. Ja, dann gucken wir mal. Die Themenliste ist ja reich gefüllt. Ich gucke einfach mal Da auf meine machst Themen. du harter Cut jetzt. Harter Cut. Wir müssen noch Ja. lernen, so on the fly die Themen zu wechseln, ohne zu sagen, so, nächstes Thema. Ja, manchmal klappt es ja mit den Überleitungen, manchmal klappt es ja nicht so. Kaufland, habe ich noch nie eine Werbung von gesehen. Apropos Werbung, ich wollte noch was zu Facebook-Werbeanzeigen sagen. Ja, aber das interessiert mich nicht. Aber erzähl mal. Wieso interessiert dich das nicht? Nein, ich wollte dir nur deine Überleitung versauen. Also was? Ich habe dir gerade nicht zugehört. Ich nehme gar nicht auf. Dann bringe ich die Folge in meinem eigenen Podcast raus jetzt, mein neuer Podcast. Machst du eine Facebook-Werbeanzeige dafür? Was wollte ich jetzt? Facebook-Werbeanzeige, ja. Ich habe ja diese Musikseite, ich kann es gar nicht oft genug erwähnen, valve-magazine.net. Hast du mal in den, Analytics-Dickens geguckt, ob da hier von Netzgespräche oder. Ach, na ja, gut, da müsst ihr mal draufklicken. Das bringt ja gar nichts. Nee, Du also hast ja ich habe schon. keinen Audio-Referrer, also kannst ja nicht sehen, ob jemand vom Podcast kommt. Nee, das geht auch, glaube ich. Ja, also. Nee, aber Ja. wenn es mal auf deiner Seite mal verlinkt war, das würde ich sehen, dann müsste ich mal gucken. Aber was ich eigentlich sagen wollte, für diese Webseite habe ich Facebook-Werbeanzeigen geschaltet, einfach mal aus Spaß, weil, also A, finde ich, haben wir echt interessanten Content. Und dann habe ich einfach mal aus Spaß für ein Budget Nochmal von. bitte, ich hab's akustisch nicht verstanden. Also ich finde ja, dass wir einen relativ guten Content haben und da habe ich einfach mal einen Spaß gemacht, bei einem Status von 218 Fans diese Seite, diese Facebook-Seite zu bewerben mit einem Budget bei Facebook von maximal 1 Euro pro Tag. Und das hat mich echt begeistert. Also Musst du das erst aufladen? Oder wird es nachher oder wie nee, läuft das? das wird nachher. Also du gehst da rein, sagst, ich möchte gerne eine Werbeanzeige für meine Seite buchen, für diese Facebook-Seite. Dann suchst du dann deine Zielgruppe aus und die Zielgruppe kannst du nach allen Regeln der Kunst beschränken. Am Anfang siehst du so alle, also schränkst du die Länder ein, dann siehst du da, wenn du auf Deutschland, Schweiz, Österreich klickst, du hast eigentlich 40 Millionen potenzielle Reichweite. Dann schränkst du das ein auf Leute, die Musik interessiert sind. Dann hast du vielleicht noch 20 Millionen. Dann schränkst du ein auf Rock, Pop, Indie, Metal, was auch immer du da einschränken willst, auf Leute, die, keine Ahnung, Eichhörnchen toll finden und also kannst du ja alles Ah ja, eingeben. das ist natürlich geil, stimmt, weil du hast ja durch die Likes und sowas gleich denken, ja, natürlich, klar. Ja. Und dann hast du, dann, keine Ahnung, ich hatte es eingeschränkt am Schluss auf so eine Reichweite von 1,2 Millionen Benutzern. Dann gibst du diesem Klick einen Wert, das heißt, wie viel du bezahlen möchtest für einen Klick und das habe ich, glaube ich, auf 13 Cent oder sowas gestellt, oder waren es 20, irgendwas zwischen 13 und 20 Cent. Und dann läuft das Ding. Und wenn du dann, weiß ich nicht, 7 Klicks am Tag hast und hast dann 1 Euro voll, dann ist auch Stopp. Dann bringt dir diese Banner nicht mehr. Das kannst du auch hochschrauben, Also das der wird dann Budget. nicht mehr gezeigt, sozusagen. Genau, richtig. Und dann, ich habe das jetzt laufen seit knapp über einer Woche. Und ich habe seitdem, also wirklich seitdem ich dieses Ding am Laufen habe, über 40 Fans dazu gewonnen. Innerhalb also ich meine, für meine 218 Fans habe ich, glaube ich, 2 Jahre gebraucht oder so. Innerhalb von einer Woche habe ich jetzt plus, also über 40 Fans und der Traffic ist auch hochgegangen. Also der Webseiten, Von der von der Webseite Webseite. selber. Ich bin total von der Rolle für so ein Werbebudget von 1 Euro, was man da erreichen kann. Also natürlich muss der Content stimmen, was bei uns zweifelsohne der Fall ist, ohne dass ich es jetzt irgendwie jetzt lassen möchte, ist ja wirklich so. Jetzt wäre es mal interessant, wenn du irgendwie die 7 oder einfach einmal jetzt sagen würdest, stopp, und dann 7 € nochmal irgendwie bei Google AdWords oder sowas in den Topf Ja, wirfst. Google habe ich auch irgendwie auch 1 Euro pro Tag oder sowas, aber da Wobei da kriegst du keine Fans kriegst du ja drüber. noch diese Fuff. Ja, gut, ja, oder du könntest, glaube ich, irgendwie die Facebook-Seite halt bewerben, aber gut, das wäre auch nicht so. Ja, nö, also schon die Seite selber. Aber da kommt Ja nicht so gut, viel rein. was ist interessanter? Ist für dich der Facebook-Fan interessanter oder ist für dich der Website-Traffic interessanter? Ich glaube, das Das eine kommt halt bedingt. dann immens, würde ich sagen, auf die Seite an, ne? Ja, also ich glaube, so im Bereich News, Musik und Reviews und sowas, oder ich sag mal Unterhaltung generell, bist du bei Facebook sehr gut bedient. Also da bedingt auch Facebook-Traffic, behaupte ich mal, Webseiten-Traffic. Andersrum eher nicht. Da gibt es immer Leute, die sind nicht auf Facebook, die wollen dann nicht Fan werden. Aber wenn du bei Facebook guten Content anbietest, ich glaube, wenige Leute haben heute zum Beispiel noch diese RSS-Feeds, irgend so einen Reader installiert, benutzen Google Reader oder sowas, den es ja nicht mehr gibt. Doch, den gibt's noch. Ich Ja, benutze den nur und eine ich benutze. in einer anderen Art und Weise, ja. Aber ich glaube, die Leute sind eigentlich einfach froh, wenn sie so einen Kanal haben, den sie sowieso benutzen, wie Facebook, und sehen dann noch die aktuellen News, die sie quasi durch dieses Gefällt mir der Seite beantragen. Und es ist, also ich bin erstaunt, was das für einen Effekt hat. Ne? Facebook ist sehr jung, das hast du natürlich sehr viel unterhaltungsaffine Leute, aber ich kann mir das auch in anderen Bereichen vorstellen. Also wenn du es irgendwie schaffst. Ja, beim Podcast ist es auch so. Also da kommt auch immens viel von Facebook rüber. Also ich habe halt bei mir so irgendwie, wenn eine neue Folge rauskommt und im Feed präsent ist, dann wird es einmal bei mir in den Stream reingepostet, zu meinen ganzen Freunden und Bekannten und aber auch als öffentlich. Ich habe, glaube ich, noch irgendwie 2 Abonnenten oder sowas, keine Ahnung. Und dann halt auf die Fanseite von dem Podcast, wo irgendwie 13 Fans da sind. Aber die meisten Verweise auf die Webseite kommen, oder die meisten Klicks auf die Webseite kommen irgendwie über Facebook. Es gibt ja auf der Webseite nochmal den Like-Button. Wenn den irgendjemand drückt, dann postet er das ja auch in seinem Profil. Das ist schon nach Google halt der größte. Ja, schon. Oder ich glaube, es ist sogar noch größer als Google. Ich müsste mal Ich glaube, es nachgucken. ist effektiver als Google. Was ich interessant finde, du hast ja mittlerweile, wenn du in Google Plus bist, die Integration in der Suche mit dem, was deine Freunde gut finden und so weiter. Das finde ich auch schon sehr, sehr spannend, wenn du nach was suchst und du siehst dann in den Ergebnissen irgendwas, was deine Freunde geplus-oned haben, auch wenn es noch nicht so viele sind, weil irgendwie viele Leute bei Google Plus einfach inaktiv sind, weil da noch nicht so viel geht. Ja, aber das ist ja jetzt schon länger, also dass man die Plusse unter den URLs sieht. Aber jetzt haben sie ja irgendwie, ach, da machen wir jetzt nochmal den Kreis zu Google, aber die haben jetzt irgendwie nochmal so eine Social Search gelauncht, oder? Habe ich gestern 2 oder 3 Artikel gesehen, dass jetzt halt so ein Social Search-Dingens kommt. Früher war es so, dass da irgendwie noch Facebook und Twitter in so eine Art Echtzeitsuche mit eingebunden wurden. Das haben sie jetzt rausgekickt und versteifen sich auf das Plus. Weil das, was du gemeint hattest gerade, ist ja nur so, was weiß ich suche jetzt nach Netzgespräche, dann sehe ich den Eintrag und dann steht unten drunter +1, Christian Witzel fand es Genau. toll, wenn du mich halt drin Ja, und hast, ne? Social Search ist dann die aktuellsten Nachrichten aus Google Plus. Genau, dass der Stream der Leute dann irgendwie auch noch durchsucht Ja, wird das ist mit. doch okay. Aber ich verstehe gar nicht, warum die Twitter rausgenommen haben. Ich meine, ich habe das mitgekriegt, dass sie sich aufgeregt haben, aber finde ich schon irgendwie komisch. Was war denn da die Ja, Begründung? wahrscheinlich, weil sie halt ihr eigenes Ding pushen wollen, Aber das kann ich mir nicht vorstellen. würde ich Kann ich mal mir nicht vorstellen, vermuten. das finde ich irgendwie nicht Google-like. Also normalerweise sind die ja immer sehr fair und versuchen da die bestmöglichen Nutzen rauszukriegen. Da jetzt irgendwie Twitter rauszukicken, wo Twitter doch immer extrem aktuell ist bei solchen Sachen. Also das folgt irgendwie nicht der Google-Ideologie. Ich kann es nicht Naja, sagen. auf jeden Fall Facebook-Werbung. Schalt doch einfach nochmal testweise nächste Woche oder zwei. 2 Wochen Jetzt die lang kannst du ja Verbindung gerade jederzeit wieder sehr abschalten für 1 Euro abgehackt. maximal am Ja. Tag. Schalt das noch mal. Probier das testweise. Der Netzgespräche. Gibt's irgendwie eine Mindestabnahme von Nee, Tagen? nee, kannst du jederzeit wieder dicht machen. Ja, nee, dann werde ich das halt angucken, allein wegen der Zielgruppenausgestaltung. Das Ja. interessiert mich, was sie da Mach das irgendwie mal, mach das mal. Würde mich echt differenziert. interessieren. So Leute, die auf Internet und Katzen stehen, denen kannst du es dann zeigen. Ja, kannst ja, mach doch einfach mal Podcast oder sowas. Und guck mal, was es bringt. Ob das jetzt ein Emma-Effekt ist oder sowas. Und du hast auch wahnsinnig tolle Statistiken da drin. Also du siehst wirklich, wie viele Leute es gesehen haben. Also wie viele Einblendungen, wie viele von den Klicks dann in Likes konvertiert sind. Die Ratio dessen. Und das ist der Hammer. Ich finde, das ist echt gut. Das ist nicht. Also, und da war das erste Mal, dass ich angefangen habe zu erahnen, warum Facebook so viel wert ist. Weil wenn ich jetzt, egal welche Marke ich aufbauen würde, ich würde jederzeit sofort wieder nach Facebook gehen, würde anfangen, das in Facebook mit Content, mit nützlichem Content zu füllen, zu dieser Marke und Werbeanzeigen zu schalten. Also wenn das hier in kleinen Rahmen schon so viel bringt, wie ist das erst, wenn du so ein Budget von 50 Euro am Tag hast? Ja, das ist also fantastisch. Finde ich genial. Ja, werde ich mir mal angucken. Wobei wir jetzt erst durch die lustige Erwähnung der Kollegen von Ohrenbluten und diesem Hörsuppentyp irgendwie lustig die Statistiken nach oben korrigiert bekommen haben. Oder es liegt einfach daran, dass das Kann Soundbett auch weg sein. ist. Was ich glaube, ich glaube, es gab ja schon viele, die sich Genau. über das Sound Ja. beschweren. RIP, rest in peace. Ja, groß zurück. Ja, dann bleibe ich doch nochmal bei Google, weil die machen ganz viele Sachen. Und gestern haben die auch nochmal irgendwie was vorgestellt, dass du dich einloggen kannst auf, ich weiß gar nicht, ob es nur in auf deren Webseiten ist oder also in dein Google-Profil oder in Google Mail oder sonst was, auf anderen Computern, ohne dort dein Passwort eingeben zu müssen. Das heißt, wenn du irgendwie im Internetcafé unterwegs bist und du hast Schiss, dass die einen Keylogger installiert haben und irgendwie deine wichtigen Passwörter, die du bei allen anderen Services genau die gleichen hast und deswegen willst du das da nicht eintippen, gibt es jetzt so eine Lösung, dass du irgendwie dein Mobiltelefon dabei hast und dann kriegst du statt dem Login so einen QR-Code zugeschickt, welcher nur eine bestimmte Zeit lang gültig ist, ein bisschen wie diese Einweg-Pins. Und den fotografierst du ab mit deinem Handy und dann kommst du sofort auf eine Seite, wo du deinen Benutzernamen und dein Passwort auf deinem Handy eintippst. Und wenn du auf OK gedrückt hast, tut sich der Browser einloggen automatisch, ohne dass da eine direkte Verbindung von deinem Handy zu dem Internetcafé-Rechner ist. Klingt so, wenn man es das erste Mal hört, relativ kompliziert. Wenn man aber mal drüber nachdenkt, ist das Konzept eigentlich irgendwie ziemlich cool. Weil das ist halt so eine Abwandlung von diesen, ja, vom Prinzip, früher hattest du ja diese statischen Tarnlisten und irgendwann hast du diese Generatoren bekommen. Und jetzt hast du das Ganze irgendwie fürs Web nochmal mit deinem Telefon. Das finde ich irgendwie schon ganz lustig. Ja, ist es auch. Jetzt. Tja, die Leute von Google. Bin mal gespannt, wann dieses Google Wallet kommt. So Ja, also Bezahlservice, oder? die Zukunft hält so viel parat, das ist unglaublich. Du läufst immer nur mit deinem Handy durch die Gegend, du streamst alles, du rollst deine Fernseher ein und nimmst die in der Posterrolle mit. Neulich hat ja irgendwie Samsung gesagt, sie wollen Fernsehen revolutionieren mit irgendwelchen organischen LEDs oder sowas. Das ist zu Hause ein Fernseher, den musst du dann gießen, aber dafür ist er irgendwie organisch und keine Ahnung, kannst überall mitnehmen, der rollt sich dann selber ein und so ein Quatsch. Statt Genau, Strom und gießen. das wird alles so toll. Mensch, die Zukunft, das alte Haus. Sind wir da jetzt eigentlich angekommen oder noch Wo? nicht? In der Zukunft? In Was der ist denn das für eine Zukunft. Frage? Wann ist man denn in der Zukunft angekommen? Jeden Moment, jetzt. Ich weiß nicht, also. Jetzt. Nee, bald. Jetzt. Also dann. Jetzt. Gleich. Schon wieder. Jetzt noch nicht. Jetzt. Wann? Ja. Das wäre doch mal auch so eine tolle Diskussion für unten, oder? Also, wann ist man eigentlich in der Zukunft angekommen? Warte mal, Zukunft angekommen. Gab es nicht, hatte ich das letzte Woche schon? Es gab doch irgend so einen Staat, der einen, ja, das hatten wir letzte Woche, ne? Einen Staat, der einen Tag gestrichen hat, um irgendwie einen Tag früher Silvester, zu haben, um dann als erstes im neuen Jahr zu sein, oder? War das das letzte Mal? Habe ich dir wieder nicht zugehört? Keine Ahnung. Ja gut, nee, dann egal, Zukunft angekommen. Ich bin noch nicht in der Zukunft angekommen. Ich habe mir noch nie eine Pizza übers Internet bestellt. Ist ja auch Hast du dir schon mal eine oldschool. Pizza übers Internet bestellt? Ja, aber pizza.de. Und geht es? Ich weiß, Gut, ja. ganz früher hat hier mal so ein Joeys-Ding aufgemacht. Da konnte man das irgendwie auch, aber da musste man noch schräg eine E-Mail dahin schreiben, die an so ein Mail-to-Fax-Gateway ging. Und das fand ich dann so unspektakulär, dass ich mir gedacht habe, nee, das ist mir zu billig, sowas unterstütze ich nicht, wenn, dann muss es hier richtig sein. Nee, das ist Nicht mit super. Also, irgendwie Fax und so. wenn du auf pizza.de Lieferheld oder sowas gehst, ich meine, du gehst dann einfach, also du klickst deine Pizza zusammen, sagst, wo du wohnst, dann filtert er das irgendwie, was du alles kriegen kannst, und dann stellst du deine Pizza zusammen, suchst dir deinen Bringdienst aus, und dann, wenn du überhaupt aussuchen willst, ich weiß gar nicht, ob das automatisch irgendwie macht, und dann verschickt er das und dann ist gut. Und dann, ja, dann isst du. Und hoffentlich schmeckt's, obwohl die meisten Lieferdienste, muss ich sagen, die Pizza schmeckt nicht. Das sind meistens total verkäste Pizzen, viel zu viel Käse. Das stimmt, wir hatten hier mal so einen Lieferdienst, da hieß die Pizza in Fachkreisen immer nur die Ghetto-Pappdeckel-Pizza. Ah, ich Weil, weiß. weil die Pizza an sich halt wie so ein, ja nicht viel Unterschied zum Pappdeckel hatte. Ja, ich meine ganz ehrlich, du hast ja den meisten Lieferpizzen. Man fahr doch an so einem Ding mal vorbei und guck da mal rein. Sind ja, also, ich meine, das ist meistens so ein altes Schlachthaus mit einer Theke drin. Und da, oder eine alte Metzgerei, und dann machen die ja irgendwo ihre Pizza. Und die machen ja nicht nur Pizza, die das sind ja irgendwelche Pakistanis dann, die alles machen. Die machen Pizza, die machen Nudeln, die machen Döner, die machen Schnitzel, die machen Salat, die machen einfach alles. Ja, das habe ich in, wo ich in Wiesbaden gewohnt habe, habe ich es auch gemerkt, dass die Pizzeria oder die Pizzaszene in Wiesbaden war das zumindest so fest in türkischer Hand war. So, was die, ja, aber da waren es nicht nur die Lieferdienste, da waren es wirklich auch die Restaurants, wo man so hingehen konnte. Aber wenn ich mich jetzt so hier umgucke, gibt es schon noch einiges an Italienern. Ja. Haben es noch nicht geschafft. Ja. Länger her, dass ich letztes Mal bestellt habe. Wir haben so eine unglaublich gute Pizzeria die Straße runter. Das sind Griechen, die machen Pizza und die machen einfach ey, die beste Pizza, die ich weit und weit hier gegessen habe. So gut. Gaststätte Groß in Köln, hervorragend. Ja, da kann ich eigentlich nur noch zu sagen, Pizza. Da hab ich auch so einen Link gesehen von einem Typ, der sich eine Pizza bestellt hat und danach in einem Online-Portal, nachdem er irgendwie Probleme mit dem, ja, hab's gesehen, mit dem Magen hatte, sich beschwert hat irgendwie bei so einem Portal Ciao oder sonst was. Und dann der Pizzatyp ihm aufgelauert hat und ihn irgendwie in die Pizzeria entführt hat und gemeint hat, hier, wir wollen jetzt 800 € Schadensersatz von dir, weil unsere Bestellungen signifikant zurückgegangen sind. Ja. Ja, gut. Willst du Pizza schmeckt nicht? Bist du in so einem Keller auf einmal gefangen und ist da ausgepeitscht? Dann weiß nicht, hast du noch einen Filmtipp, bevor wir Schluss machen? Filmtipp. Sherlock Holmes. Und zwar der erste Teil, nachdem jetzt der zweite raus ist. Wir haben neulich den ersten Mal gesehen und waren doch extrem positiv überrascht, wie gut er ist. Er ist echt unterhaltsam, amüsant und überhaupt gut. Gute Schauspieler, gute Musik, also alles gut. Guter Film. Und ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, eine Serie, die ich neulich gesehen habe, die erste Staffel Game of Thrones. Hattest du, glaube ich, erwähnt, ist aber bei mir nicht so haften geblieben, weil es irgendwas war, was nicht so meins war. Okay, also so eine ein bisschen Fantasy, Mittelalter, so Rollenspiel, Szenarien, Serie über Königreiche oder über sieben Königreiche, die dann versuchen zu einem zu werden und verschiedene Könige oder verschiedene Herrscher dieser einzelnen Reiche versuchen halt so der König von allen zu werden. Und das ist extremst gut. Also, und da ist so viel Geschichte, so viel Spannung, so viel Emotion drin. Es basiert auf einer ich glaube, fünf Teile sind es mit einer fünfteiligen Buchreihe. Und es ist einfach eine der Serien, die mich am meisten gefesselt haben. Da ist gar nicht, also ist schon viel Action, ist auch sehr brutal und so, aber es ist so. So viele Dialoge, die alle so spannend sind und so viel Sinn machen, also das hatte ich lange nicht mehr in der Serie. Es ist fantastisch. Wer so ein bisschen sich anfreunden kann mit Fantasy und mit Mittelalter und sowas, der sollte Game of Thrones gucken. Das ist einfach der Wahnsinn. Okay, dann gucke ich mir die erste Folge mal an. Dann haue ich auch noch schnell zwei Tipps raus. Und zwar einmal Film Atemlos, gefährliche Wahrheit, Untertitel irgendwie. Der will ich nicht zu viel verraten. Wenn du den anmachst, kommt der am Anfang so rüber wie so ein Highschool-Komödie, sonst was. Macht dann aber irgendwie eine krasse Wendung und wird dann ein richtig guter Actionfilm, so ein bisschen wie, weiß nicht, Auf der Flucht oder Staatsfeind Nummer 1 mäßig. Der ist sehr gut gewesen. Und dann einen, der vom Konzept auch sehr cool war, der nannte sich In Time. Da geht es irgendwie darum, dass die Leute in einer Welt leben, wo du nur 25 Jahre alt wirst und ab dann du jedes Jahr ein zusätzliches Jahr beantragen musst. Das bekommst du dann auf so ein Konto gutgeschrieben. Du hast auf deinem Arm so einen Uhr-Counter, der runterläuft. Und alle Transaktionen finden halt mit Zeit statt. Das heißt, du gehst einen Kaffee trinken, das kostet 3 Minuten von dem Jahr. Und ja, da kannst du dir einiges zusammenspinnen. Den fand ich auch sehr gut. In Time heißt der, auch angucken. Jo. Jo. Und dann würde ich das Schlusswort an den Tom reichen. Habe ich nicht vorbereitet. Warte mal, Schlusswort, Na Schlusswort. gut, Warte, ich muss mal im dann. Vertrag gucken. Nee, steht hier nicht drin. Musst du mal. Okay, dann bis demnächst. Tschüsschen. Tschüss.